Erzähl mal, mach mal die Brücke jetzt nach Deutschland. Ja, da kommt. Ist da jemand in dein Leben gekommen? Da, ich habe einen Mann kennengelernt. Er hat auch da gearbeitet. Und dann wir haben entschieden zu verheiratet und zusammenleben. Wir haben auch nicht gedacht, dass wir kommen in Deutschland. Oder ich komme jetzt, ich habe Deutsch, ich komme in Deutschland. Ich habe nicht so gedacht. Oh, das war meine beste Zeit. Ich war noch bei der Arbeit, ich habe mein Geschäft, alles läuft gut. So, ich konnte nicht denken, umziehen. Aber nach den 3 Jahren war es schwer bei ihm. Das Geschäft lief bei ihm nicht gut in sein Hostel. Erstmal, er hat verschiedene Arbeit, denn er hat Geschäfte gemacht. Das Geschäft kommt 2007, war Bürgerkrieg. Denn alle Geschäfte bei ihm waren kaputt, obwohl meine hat überlebt. Wie für mich war so, ich habe gearbeitet mit ihm. Ich habe gearbeitet mit Araber und ich habe noch gearbeitet mit meiner Schwägerin. Und so, wenn seine war kaputt, ich hatte noch die andere. Aber er konnte nicht hier kommen und ich da bleiben. Obwohl, denn er hatte gesagt, okay, er hat keine Arbeit, was noch kann machen. Da mit diesem Bürgerkrieg keiner konnte wissen, wie lange wird dauert. Und dann ja, ist er nach Deutschland gekommen. 2008. 2008 und er ist geblieben vor lange. 8, 9. Bis ich bin hier gekommen. 2010. Ja, 2010. Ich bin erst mal 2010, ich wollte nur wissen, wir sind noch verheiratet oder gibt es keine Ehe oder was. Denn er hat nie gesagt, komm in Deutschland. Und ich wollte wissen, ob wir sind noch zusammen oder nicht. So 2010, ich bin hier gekommen, sodass wir reden. Und er hat gesagt, es kann hier kommen. So 2011, ich war richtig vorbereitet und ich bin umgezogen. Ja, Hamm war für dich schwierig als Heimat oder? Hamm bis heute. Hamm ist, ich bin in Hamm gekommen und da, du kennst. Ich konnte nicht auch guten Tag sagen, als ich in Hamm kam. Und ich habe angefangen, bis heute, ich kämpfe noch mit meiner deutschen Sprache. Aber ich habe von da angefangen mit Integration. Bin so viele engagiert mit Vereinen, Vogel, Yes Afrika. Maltese. Diakonie, Malteser und Caritas. Ich habe versucht, alle, wo Kontakt ich konnte, bekommen. Und bis heute, ich kann sagen, haben wir jetzt noch zu Hause. Sind nicht weit So viele Netzwerke. weg. Ja. War die Verbindung für die kenianische Community hier so schön wie mit Köln? Diese sind hier, ist andere, als sie sind in Köln. In Köln, sie feiern so viele. Diese sind hier, wir sind, obwohl die anderen, sie sind verheiratet, die anderen, sie sind in der Schule, diese sind in dieser Zeit, hier in Warendorf, ich kenne keine, aber in Hamm, sie sind alle richtig, die Leute, sie sind gebildet. Sie mussten nur lernen und ruhig bleiben. Und nicht wie in Köln. Aber dann kam ein gewisses Gefühl von Heimat in diese Netzwerk, insbesondere mit der Arbeit mit Geflüchteten. Das hatte dir ein bisschen besondere Bedeutung gehabt. Ja. Wieso denn? Da, ich finde, wo ich arbeite, also meine Arbeit, sehr interessant. Und ich genieße jeden Mal, da zu sein. Wenn es die Arbeit zu helfen, die Leute mit Problemen, ist nicht Problem zu essen, wenn sie bekommen von der Regierung, mhm. aber Gefühlproblem. Da gibt es viele Afrikaner, sie fühlen, sie sind verloren. Meistens weiß es nicht, wo zu anfangen, wenn das System in Afrika ist anders. System in Afrika gibt es keine Regeln, sind da, aber keine Halten. Oder man kann bekommen einfach etwas mit Reden. Hier, man muss arbeiten. Und diese Leute, sie, erst einmal, man findet sich selbst. Egal, 1000 Leute sind da, fühlen sich selbst alleine. Wenn gibt es keine dieses System, eine zu kommen rein, mit der afrikanischen Mentalität ist auch schwer. Mm.